Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Betrachtet. Hier ist die Sendung Näher betrachtet von Radio Antenne Düsseldorf im Bürgerfunk. Mein Name ist Ladislav Cheki. Ich bin der Geschäftsführer des Eine Weltforums Düsseldorf. Das ist ein Netzwerk, das viele Hörerinnen und Hörer sicher schon kennen, weil wir seit vielen Jahren auch regelmäßig Sendungen machen dürfen, wofür wir uns sehr bedanken, auch bei Antenne Düsseldorf, zum Thema, was alles in der Stadt und der Umgebung eine Welt passiert. Wir haben dieses Jahr einige Dinge schon hier berichtet, über die Eine Welttage, über den fairen Handel, über Städtepartnerschaften. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine kleine kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Wir haben an 4 Samstagen im Hofgarten Jazz und Weltmusik gezeigt. Da waren 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das heißt also, bei einem Samstag war es relativ schwierig, weil das Wetter nass war und geregnet hat. Trotzdem sind 600-700 Leute da gewesen. Also daran sieht man, dass diese Reihe, die es jetzt seit 17 Jahren in der Kombination gibt, Jazz und Weltmusik im Hofgarten, doch auch viele Stammkunden hat. Und egal, ob Ferien sind oder nicht, viele Leute kommen. Und wenn das Wetter so schön ist wie am ersten Samstag, da waren 1.700 Leute da. Also unglaublich gute Resonanz. Genauso auch bei dem World in Union Familienfest im Ehrenhof, da hatten wir 3.500 Leute gehabt, von mittags 12 bis nachts um 12. Und bei den Afrika-Tagen, das waren 3 Tage im Uhlenbergpark, da waren auch so circa 4.000 bis 5.000 Personen, Besucherinnen und Besucher. Das heißt, der Start ist gut gelungen. Und heute sind wir hier und da freue ich mich, einen Gast begrüßen zu können, nämlich Stefan Fischerfels, den Leiter vom Jungen Schauspiel. Und mit dem hacken wir ein paar tolle Dinge aus, die wir jetzt mal zusammen berichten werden. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero respirar a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero verte bailar a tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Y enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Hey. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito. Díselo, Víctor. ¡Eh! ¡Onsi! Y Víctor Manuel. Dale, Víctor, yo te sigo. Poquito a poquito, despacito. No miremos el reloj, eso es lo que playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Despacito. Hier ist die Sendung Näher betrachtet. Mein Name ist Ladislav Čeky, Geschäftsführer von einer Weltforum in Düsseldorf. Und wir berichten Ihnen heute über aktuelle Aktivitäten, die es in der Stadt geben wird im Rahmen der Eine Welttage. Etwas ganz Besonderes haben wir dieses Jahr. Nein, mehrere besondere Dinge, aber eins, was wir besonders hervorheben möchten. Und zwar gibt es das bundesweit sonst nirgendwo, nämlich eine Kooperation eines lokalen Eine Weltnetzwerkes mit einem Schauspielhaus vor Ort. Das ist 25 Jahre her, dass wir damit angefangen haben. Das war 1992. Da war das Kolumbus-Jahr und dann habe ich mit dem damaligen Intendanten, dem Herrn Canaris, ungefähr 2 Stunden diskutiert und da haben wir ein wunderbares Matinee hingekriegt, was ausverkauft war. Und seit 1992 sind wir regelmäßig jedes Jahr mit dem Schauspielhaus in Kooperation und denken uns unterschiedliche Dinge aus. Einige wird auch Stefan Fischerfels gleich berichten, was wir schon in seiner ersten Zeit, als er hier Leiter war in Düsseldorf, zusammen ausgeheckt haben und was ich damals noch auch sehr gut in Erinnerung habe als großen Erfolg. Und dafür wird es dieses Jahr am Samstag 19.30 Uhr im Zelt des vom Thalia Theater ausgeliehen, des Schauspielhauses, eine Gala geben. Am 7. Oktober. Am 7. Oktober um 19.30 Uhr und zwar Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstler, die sowohl das eine Weltforum kennen und schätzen, aber eben auch das Café Eden vom jungen Schauspielhaus kennen und schätzen, spielen auf Benefizbasis an diesem Galaabend Dinge, die ich Ihnen gleich noch weitererzählen will. Stefan, ich erinnere mich noch an die zwei Dinge, die wir gemacht haben in der ersten Zeit, als du hier warst. Besonders schön fand ich den Titel Wie kommt der Eisbär in den Kühlschrank? Da erzähl doch mal was davon. Naja, als wir uns kennengelernt haben, war das eine Weltforum für mich. Also ich kam ja aus Berlin und ich wollte auch Theater machen für junge Leute, aber eben auch nicht nur für junge, auch für erwachsene Leute, in denen es um Themen geht, die, sagen wir mal, von globaler Bedeutung sind, die nicht nur lokal Düsseldorf oder irgendwie Schulhofbezug oder sowas haben, sondern man sagt, die ganze Welt ist unser Thema und wir müssen immer mehr darauf irgendwie schauen, was da geschieht. Und dann haben wir einmal dieses, was macht der Eisbär im Kühlschrank, da haben wir tatsächlich uns mit dem Klimawandel, es war eines der ersten Theaterstücke für junge Menschen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen und es war so eine Art Utopie oder Dystopie oder wie auch immer, wie eines Tages sozusagen der Eisbär vor der Wohnungstür von dem Mädchen stand, die sozusagen da so weltbewegt war und gesagt hat, ich habe kein Zuhause mehr, kann ich bei dir wohnen im Eisschrank. Und dann gab es also sozusagen eine Geschichte über diese krasse, unglaubliche Begegnung, die gar nicht so unrealistisch ist, wenn man sich mal die Welt in 20 Jahren vorstellt, wenn der Klimawandel so weitergeht. Und dann haben wir es nochmal nachgelegt und haben ja dann, der Ball ist rund gemacht über faire Arbeitsbedingungen oder unfaire Arbeitsbedingungen bei der Produktion von Sportartikeln. Das war ein richtig großes Stück, das dann ja durch ganz NRW getourt ist und um die Welt getourt ist. Das war also ein unglaubliches Projekt eigentlich, was wir da gemacht haben zusammen. Dann bin ich mal kurz nach Berlin zurückgegangen und als ich wiederkam, war mein erster Anruf beim Eine Weltforum zu sagen, was machen wir jetzt zusammen? Und dann hatten wir ja als drittes großes Projekt diese Idee des Café Eden unter dem Eindruck der Flüchtlingsbewegungen, die ja auch in Düsseldorf aufgeschlagen sind und wo Düsseldorf sich ja ganz vorbildhaft verhalten hat. Und wir hatten als Theater das Gefühl, wir sind nicht nur Produzenten von Kunst, sondern auch eine gesellschaftliche Organisation. Und wir haben da wollen da unsere Verantwortung auch wahrnehmen, haben uns Partner gesucht. Zack, eine Weltforum, andere wichtige Partner, Samuel Stiftung, viele andere. Und haben gesagt, wir machen ein Café als Begegnungscafé, wo es 3 Dinge gibt. Einerseits Beratung, Information für Geflüchtete. Andererseits sowas wie Spiel, Begegnung, Familienprogramme, Workshops, Diskurse und das, was wir eigentlich machen, was wir können, sozusagen Kunst, Kultur. Und das aber eben einer Kombination von Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürgern und Geflüchteten. Und das hat sich schön entwickelt. Das war ein ganzes Jahr lang jetzt mit fast 7000 Menschen, die zu uns ins Junge Schauspiel in die Münsterstraße, dort ist dieses Café lokalisiert, jeden Montag 15 bis 22 Uhr. Und das war unser Beitrag und der funktioniert gut. Es ist wirklich ein Beitrag zur Integration oder zur Entwicklung einer neuen Gesellschaft, wie wir sie uns wünschen. es un tema que quiero mucho. Casi todas las canciones que hago están basadas en historias verdaderas. Por eso mucha gente se identifica con estas letras. Y este es un tema muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Bueno, que se lo sepa, que lo cante. Uyuni Martínez, arriba. Dicen que andabas últimamente desconcertada, porque una amiga de buena fe te aconsejaba que no tenías futuro, que no sería nada. Un día de este mundo una relación conmigo empezaba. Yo nunca supe la explicación de lo que iba pasando. Si me preocupaba que al pasar del tiempo me ibas rechazando. A que no a todo quise salir de mis sentimientos. Y a que mis palabras se las estaba llevando el viento. Y ahora me entero yo. Con sus razones no me quería a tu lado. Sin conocer la verdadera historia que a mí me ha tocado vivir. Sin preguntarle quiso destruir el amor que siento por ti. Pero la realidad es la vida. Es que el amor se crece, se sobrepone a lo que se atraviesa. Al consejo de una amiga, a lo que diga la gente, a momentos malos, caramba, hay que darle frente, ahí nada más. Es que el amor se crece, se sobrepone a lo que se atraviesa, al consejo de una amiga, a lo que diga la gente, a momentos malos, hay que darle frente, y el coro dice... Si tu amiga no quiere, dime qué importa tu razón. Si tu amiga prefiere, me estoy diciendo, no me provoca. Me regalaste a la orilla del mar, así fuera loca. Dime qué importa tu razón, dime qué importa. Si me regalaste un beso en la boca, niña, después todo se soporta, caray, que ¿qué importa? Titi, si tu amiga no quiere, si tu amiguita no quiere, dime qué importa, corazón. Si tu amiga me prefiere, dime qué estoy diciendo. Rindón, no me provocas. Si ayer me regalaste a la orilla del mar un besito en la boca. Ay Dios, ay mi madre, ay mi madre. Dime pa' qué te metiste en eso. Sentimiento que me toca, Piti, qué bonito fue ese besito en la boca. Ja, das ist die Sendung Näher betrachtet bei Bürgerfunk von Radio Antenne Düsseldorf. Mein Name ist Ladislav Czeki. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wir berichten, Stefan Fischerfels ist jetzt gerade neben mir als Gast und Leiter des jungen Schauspiels. Und wir haben gerade angemerkt, wie toll schon 25 Jahre eine lokale Kooperation sein kann zwischen einem Eine-Welt-Netzwerk und dem lokalen Schauspielhaus. Das wird dieses Jahr gefeiert am Samstag, den 7. Oktober um 19.30 Uhr im Zelt am Robert-Lehr-Ufer. Wird es eine Gala geben, ausschließlich mit Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstlern, die uns kennen und die das Café Eden kennen im jungen Schauspiel. Und der Erlös dieses Abends kommt zur Hälfte dem Café Eden zugute und die andere Hälfte kommt für unsere Eine-Welt-Arbeit zugute. Oh, und ich habe mich sehr gefreut, dass ich Künstler und Künstlerinnen gewinnen konnte für einen Kulturmix, den es so meines Wissens nach jedenfalls nicht oder schon sehr lange nicht mehr gab. Das heißt, Sie werden überrascht sein von der Kombination, dass also Klassik meets Opera, ein Tenor der Deutschen Oper am Rhein, wird mit Violine und Piano begleitet und singt Opern und so schöne Lieder wie O Sole Mio beispielsweise, damit alle auch mitsingen und schunkeln können. Es folgt danach der deutsche Meister im Zaubern. Sven Heubes wird die Manege verzaubern und verblüffen. Danach kommt Jazz und Weltmusik mit dem lokalen Matador Peter Weiß, den viele Jazzfreunde auf jeden Fall kennen. Danach haben wir auf jeden Fall nochmal Stücke von Heart of Gold. Das ist dieses Theaterstück, Musikstück. Der Liederabend vom Bislower Schauspielhaus, genau. Wo dann einige Stücke daraus zitiert werden. Und zum Schluss gibt es dann mit den Heavy-Gummis, den Lokalmatadoren im Skiffle-Party. Die werden uns dann schön einheizen, dass kein Bein ruhig bleiben kann. Und moderieren tun wir den Abend Stefan Fischerfels und ich. Ich wollte gerade sagen, die Hauptattraktion hast du vergessen. Hast du am Schluss bescheidenerweise am Schluss gesagt, dass wir beide moderieren. Ja, genau. Also die Gala ist im Prinzip der Höhepunkt der Eine Welttage für dieses Jahr, neben vielen anderen sehr, sehr guten Veranstaltungen, die im Rahmen der Eine Welttage zu sehen und zu hören sind. Sie sind herzlich dazu eingeladen, wenn Sie Näheres dazu wissen wollen, zu den Eine Welttagen, zu den Veranstaltungen, vielleicht auch die eine oder andere besuchen möchten, schauen Sie bitte nach auf unseren Webseiten www.eineweltforum.de. Oder www.dhaus.de. Genau, das ist der Partner für die Gala. Und der Preis ist 25 Euro, der Eintritt. Es wird wenig Ermäßigung geben, wenn überhaupt, weil der Erlös des Abends soll ja für den guten Zweck dienen, Café Eden und für das Eine Weltforum. Quand je le verse, quand je le passe. que es mi paz. Watchihan Jelebeh, Bas Jelepas, Yemacharas, Ekezibas. Hier ist die Sendung Näher betrachtet. Mein Name ist Ladislav Czeki, Geschäftsführer von Meine Weltforum in Düsseldorf. Und wie so oft in den letzten Jahren darf ich eine Stunde Sendezeit nutzen, um Ihnen zu berichten über die aktuellen Aktivitäten des Eine Weltforums. Das ist ein Netzwerk in Düsseldorf mit ungefähr 180 Eine Welt-Initiativen und Kooperationspartnern in der Stadt. Und das ist bundesweit ziemlich einmalig. Genauso wie die Tatsache, warum Stefan und ich gerade angefangen haben, Ihnen darüber zu berichten. Die Tatsache, dass die Kooperation in diesem Jahr 25 Jahre ist. Und 25 Jahre Kooperation, Eine Weltforum Düsseldorfer Schauspielhaus, führte zu der Gala, die wir gerade dargestellt haben. Sie können natürlich auch an diesem Abend sich informieren über unsere Arbeit. Wir werden Infostände dort haben. Wir werden zu erkennen sein an ähnlichen oder gleichen T-Shirts, sodass man sehen kann, wer gehört alles zu diesem Verein, und können dann natürlich auch befragt werden, vorher in der Pause und nachher. Und dann wollte ich noch Stefan das Schlusswort geben. Ich würde gerne darauf hinweisen, dass man jeden Montag ins Café Eden kommen kann. Nicht nur, weil man das irgendwie nett findet und es da Suppe und Wasser und einen Kaffee umsonst gibt, sondern weil wir auch außergewöhnliche Veranstaltungen auch da inzwischen aufgebaut, kreiert haben. Zum Beispiel das Bürgerdinner am 9. Oktober. Also kaum haben wir ausgefeiert, müssen wir schon wieder ein Drei-Gänge-Menü zum Thema unser Wohlstandsmodell und der Klimawandel mit tollen Experten und einem Drei-Gänge-Menü im jungen Schauspiel. Das 6. Düsseldorfer Bürgerdinner zusammen mit der Westdeutschen Zeitung machen wir das als Kooperationspartner. Dann machen wir Jazz in Eden mit Peter Weiß and Friends. Das ist auch so eine wunderbare Kooperation. Kommt da vom Zelt direkt rüber, oder? Er kommt sozusagen dann im Oktober nochmal rüber. Theatersport haben wir und eine neue Reihe, die heißt Open Stage. Das heißt, jeder, der glaubt, dass er ein Künstler sei, kann auf unserer Bühne 5 Minuten sich austoben. Und Kilian Ponert, unser Schauspieler, moderiert das jetzt ab der nächsten Spielzeit. Das heißt, wir haben das ein bisschen professionalisiert und werden so eine Mischung finden aus Young Talents und erfahrenen Künstlern, die Lust haben, mal 5 Minuten einen kleinen Einblick in ihr Können zu geben. Also das alles gibt es immer montags. Wenn man montags kommt, wird man abends ab 17, 18, 19 Uhr wird man immer ein tolles Programm erleben. Was ich faszinierend finde an dem Café Eden, ist diese, wie ich finde, sehr super gut ausgesuchte Mischung. Da ist sowohl Beratung da, falls nötig und erwartet und Bedürfnis da ist. Da sind Kulturangebote, die jeden Montag wechseln. Es gibt Stadttouren, ich weiß nicht, ob es die weitergeben wird, aber die gab es zumindest. Und dazwischen ist einfach schön zu sehen, wie global das Café Eden ist. Menschen aus allen Erdteilen praktisch findet man dort wieder. Und wie global diese Stadt ist inzwischen. Genau. Dass sich da nur einfach mal in einer besonders tollen und animierenden Mischung trifft. Über 130 Nationen sind in Düsseldorf vertreten. Also Menschen wahrscheinlich alle jeden Montag bei uns. Ja. Das heißt, es lohnt sich, sowohl das Café Eden zu besuchen, wie auch die Gala am 7. Oktober und die anderen Termine, die Stefan eben nannte, vom Café Eden jeden Montag und am 9. Oktober das Bürgerdinner, das einmal im Monat immer stattfindet, zu einem bestimmten aktuellen Thema. Estoy cansado de vivir contigo. Si lo prefieres, desde ahora puedo ser tu amigo. Pero no te quedes, amo a una persona que al igual que yo también se siente sola. Salgo a caminar de noche por las avenidas, pregunto a la gente, su cara no se me olvida, y busco y no la encuentro. Sin saber qué es lo que hago, llego hacia la casa, estoy desesperado y lloro si no la encuentro. Sí, quiero verla otra vez. Y si la vuelvo a tropezar, puedo robarle un beso. Yo también tengo un corazón que se enamora sin mandarlo, ¿sabes cómo es eso? Soledad, soledad, separe de ti. Déjame este sentimiento, no vengas ahora que no es el momento. Déjame ya, que así no puedo seguir. Se trata de correr para ser feliz, déjame ya, que así no puedo vivir. Mujer que también va sola. Dime, soledad, ¿quién cuidará de este corazón que se enamoró como un niño y le hace falta cariño? Si se enamora, dime, soledad, ¿quién cuidará de este corazón que se enamora? Hier ist die Sendung näher betrachtet. Mein Name ist Ladislav Čeky, ich bin Geschäftsführer vom Eine Welt Forum in Düsseldorf. Das ist ein Netzwerk von über 180 Eine Welt Initiativen und Kooperationspartnern. Eben hatten wir einen Kooperationspartner da, nämlich Stefan Fischerfels, dem Leiter vom Jungen Schauspiel. Das zählt natürlich auch zu unseren Kooperationspartnern. Wir sind im Café Eden mit dabei, mit im Boot. Und jetzt kommt eine unserer Initiativen, die noch nicht so lange dabei sind, die aber auch ein wunderschönes Highlight innerhalb der Eine Welt Tage bieten. Und dazu wird uns Carina Emmel, die jetzt neben mir steht, einiges berichten. Liebe Carina, das ist am 23. Samstag im Hilton. Im Hilton. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie habt ihr das geschafft, da hinzukommen? Ja, wir wollten Havanna nach Düsseldorf bringen. Das ist nämlich unser Thema des zweiten des Salsa Latin Festivals. Und haben gedacht, die Location Hilton, das bietet sich gut an. Das stimmt. Also vor allen Dingen, was ich daran faszinierend finde, ist, dass im Hilton Hotel hundertprozentig ein ganz anderes Publikum sein wird, als bei den meisten Veranstaltungen, die wir sonst im Herbst, das sind übrigens fast 200 zwischen Ende Juli und Ende November haben. Da habt ihr was Tolles gewählt, das hatten wir noch nie dabei gehabt. Erzähl doch mal ein vielleicht oder zwei Sätzchen zum Verein, damit die Menschen wissen, was da eigentlich wer organisiert hat. Genau, wir sind Tänzer, die seit vielen Jahren leidenschaftlich kubanischen Salsa bei Clio Salsa Cubana tanzen. Und wir wollten ursprünglich ein Event ins Leben rufen, das Salsa als den Tanzsport weiter verbreitet und das die Begegnung, den Austausch von zwei verschiedenen Kulturen ermöglicht und noch nachhaltige Kinderhilfsprojekte unterstützt. Und aus diesem Grund haben wir unseren noch recht jungen Verein, den Deutsch-Kubanischen Tanzsport Düsseldorf, gegründet und mit diesem Verein das Salsa Latin Festival ins Leben gerufen. Da war doch schon mal was, nämlich letztes Jahr. Genau, letztes Jahr waren wir auf dem Shadowplatz und haben das Festival zugunsten vom Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland und zugunsten von drei lateinamerikanischen Kinderhilfsprojekten veranstaltet. Ist das dieses Jahr auch wieder so, dass es Erlös geben werden soll oder wie auch immer? Das dann wieder zugutekommt den Projekten, die du gerade genannt hast? Oder was ist dieses Jahr geplant? Dieses Jahr haben wir uns zwei neue Projekte ausgesucht. Also uns ist ja immer wichtig, dass wir ein lokales Projekt in Düsseldorf unterstützen und ein Projekt in Lateinamerika. Und dieses Jahr haben wir uns für die Impulstheaterprojekte in Düsseldorf-Bilk entschieden. Das ist ein Projekt der Sterntaler. Und wie wir finden, ein sehr einzigartiges Projekt, denn sie arbeiten oder sie erarbeiten seit mehreren Jahren soziokulturelle Theaterstücke und arbeiten auch in der Gewaltprävention. Das heißt, sie vermitteln Kindern oder sie stärken das Selbstbewusstsein der Kinder und unterstützen sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und geben ihnen einfach auch Sicherheit an die Hand. Und bei dem Thema Havanna in Düsseldorf wollten wir selbstverständlich auch ein Kinderhilfsprojekt in Havanna unterstützen und sind sehr froh, dass wir die Kuba-Hilfe Bernhard-Adolf-Stiftung gefunden haben. Und zwar, die sitzen in Dorsten und die vermitteln seit mehreren Jahren erfolgreich Kinderpatenschaften nach Havanna und unterstützen dort zwei Kitas und auch eine Bildungseinrichtung. Das hat ja einen besonderen Charme, was auch einen Seltenheitswert hat, nämlich dass eine Veranstaltung, der Erlös einer Veranstaltung sowohl in Düsseldorf bleibt und für eine Düsseldorfer Initiative zugutekommt, als auch im Ausland, in dem Fall in Kuba. Das finde ich großartig, dass ihr so wieder gewählt habt. Was gibt's denn da im Hilton alles? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, Havanna in Düsseldorf, wir wollen einfach alles, was diese heißblütige Stadt zu bieten hat, nach Düsseldorf bringen. Das absolute Highlight ist definitiv das Tanztheater um 18 Uhr. Das ist die Geschichte einer jungen Deutschen, die junge deutsche Johanna, die auf der Suche nach ihren kubanischen Wurzeln ist. Und zwar war ihr Vater kubanischer Vertragsarbeiter in der DDR und hat dort verbotenerweise eine Beziehung mit einer Deutschen angefangen, aus der dann die kleine Johanna entstand. Und die Eltern haben sich getrennt und Johanna ist ohne ihren kubanischen Papa aufgewachsen und ist jetzt bereit, ihren Papa kennenzulernen, macht sich auf die Reise nach Havanna und nimmt den Zuschauer mit auf diese Reise. Und das Festival stellt eigentlich die Situation dar, wenn sie in Havanna ankommt und ihr Papa sozusagen eine grandiose Willkommensparty für sie organisiert und ihr möglichst viel von seiner Kultur und auch möglichst viel von seiner Geschichte zeigen möchte. Das hört sich spannend an. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik und dann reden wir gleich weiter, was an dem Abend alles passiert. Te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duela. Que te hace llorar, a mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duela. Ese que te quita el frío. Te vas conmigo, rumbeamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera. Bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Yeah. duelen los pies. Hier ist die Sendung Näher betrachtet beim Bürgerfunk Radio Antenne Düsseldorf. Mein Name ist Ladislav Čeky, ein Weltforum Düsseldorf, der Geschäftsführer. Erzähle Ihnen auch dieses Jahr wieder, was alles in Düsseldorf zum Thema Eine Welt passiert. Im Rahmen der Eine Welt-Tage, die Ende Juli angefangen haben und bis Ende November stattfinden werden. Wir werden mehrere Highlights haben. Heute habe ich die Gelegenheit genutzt, um auch schon auf das Vergangene ein bisschen hinzuweisen, was bisher toll gelaufen ist, und nutze die Gelegenheit heute mit einem Kooperationspartner, dem jungen Schauspielhaus, über Café Eden zu berichten, über die Gala, die zum 25-jährigen Jubiläum der Kooperation Eine Weltforum mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus passiert. Und neben mir steht Karina Emmel vom Deutsch-Kubanischen Tanzsport e.V. Düsseldorf, die dieses Jahr großartig geplant haben, im Hilton ein Festival zu organisieren. Ja, Sie hören richtig, im Hilton Hotel Düsseldorf wird es eine Weltveranstaltung geben. Karina, was habt ihr denn noch alles vor? Ja, ich habe eben schon ein bisschen von unserem Tanztheater erzählt. Die emotionale Geschichte in diesem Tanztheater wird auf jeden Fall begleitet von professionellen Tänzern, die direkt zu uns aus Havanna fliegen und ihre schönsten Tänze begleiten. Und es gibt natürlich auch jede Menge Live-Musik. Das heißt, das zweite Highlight im Abend wird auf jeden Fall unser Live-Konzert sein. Das ist die Band Los Jóvenes Clásicos del Son. Das ist die beste traditionelle Band in Havanna, die für uns in Düsseldorf spielen werden. Das ist ja wunderbar. Wie kommen die denn aus Havanna direkt hierhin? Ja, genau, Flugzeug? Also vorausgesetzt nicht Air Berlin oder ähnliche Dinge, die dann passieren könnten. Dann habt ihr eine wunderschöne Festival-Gala, auch in dem Sinne, direkt aus Havanna, aus Kuba, hier im Düsseldorfer Hilton. Ganz genau. Wie finanziert sich das alles? Wir hoffen, dass wir möglichst viele Besucher haben, die die Veranstaltung interessiert und die dann natürlich zahlreich kommen, um den Tag unvergesslich zu machen. Ja, dann sag noch mal ganz laut und deutlich das Datum und die Zeiten. Von wann bis wann gibt's was? Es ist der 23.09. Bitte im Kalender notieren. Und alle kommen. Und es ist von 11 bis 24 Uhr abends. Und wie gesagt, im Abendbereich haben wir das Tanztheater und unser Konzert. Und so im ersten Teil des Tages haben wir alles, was Havanna sonst noch zu bieten hat. Das heißt, wir haben US-Oldtimer, die eine Ausstellung machen und die eine kleine Rallye auch fahren. Wir haben eine Rallye im Hilton. Außerhalb des Hiltons in Düsseldorf. Wir haben kubanische Speisen auch, Zigarren und Rum, das darf natürlich auch nicht fehlen. Es gibt professionelle Tanzworkshops und auch Tanzworkshops für Anfänger, die ihre ersten Salsa-Schritte ausprobieren wollen. Und wir haben auch ein kleines Programm für Kinder. Und um das ultimative Havanna-Feeling zu erreichen, wollen wir das Ganze vor einer Havanna-Kulisse stattfinden lassen. Das heißt, wir werden eine Straße der Altstadt Havannas ganz detailgetreu im Hilton Hotel nachbauen, sodass die Besucher, wenn sie reinkommen, das Gefühl haben, sie sind wirklich in Havanna. Wer macht denn sowas? Sind das Leute aus eurem Verein oder wer braucht diese Kulisse? Das ist eine professionelle Firma, die das baut. Okay. Aber wir haben tatsächlich die Fotos in Havanna fotografieren lassen und haben sie dann einfliegen lassen. Sozusagen. Damit das auch dann maßstabsgetreu ist oder so ähnlich. Genau, dass das ganz detailgetreu ist. Ja, super. Was gibt's noch zu sagen? Mehr Infos? Ja. Die findet man auf der Internetseite www.dussalsa-latin-festival-2017.com. Wiederholen bitte. Unter www.dussalsa-latin-festival-2017.com. Und auf Facebook, wenn man da Düsseldorfer Latin Festival eingibt, findet man uns. Man findet das auch auf den Webseiten und auf Facebook beim Eine Welt Forum in Düsseldorf. Vielleicht ist das beides gut zu merken. Und wichtig ist auch noch zu sagen, dass es für Studenten ermäßigte Preise gibt unter Vorlage des Studentenausweises und Kinder unter 15 sind komplett frei. Na, so jung kann ich mich nicht mehr machen, aber ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt zuhören, das auch mitkriegen und dann auch am 23. ist ja nicht mehr weit, die Veranstaltung besuchen und dazu beitragen, dass das ein erfolgreicher, schöner, gelungener, runder Abend ist. Oh, Hier ist die Sendung näher betrachtet. Mein Name ist Ladislav Čiki, Geschäftsführer vom Eine Welt Forum in Düsseldorf. Wir haben heute wieder die wunderbare Gelegenheit, über die Eine Welt Aktivitäten in Düsseldorf zu berichten. Eine Welttage, dann die Gala im Zelt des Düsseldorfer Schauspielhauses am Samstag, den 7.10. Und das ist was Besonderes, weil das 25-jährige Jubiläum der Kooperation zwischen Eine Welt Forum und dem Düsseldorfer Schauspielhaus stattfinden wird, mit Künstlerinnen und Künstlern aus Düsseldorf, die für uns spielen ohne Gage und der Erlös bei 25 Euro Eintritt zugutekommen wird dem Café Eden, über das wir eben berichtet haben, beziehungsweise Stefan Fischerfels, der Leiter vom Jungen Schauspiel. Und neben mir steht Carina Emmel, die für den 23.09., das ist ja jetzt schon bald, dargestellt hat, was da alles im Hilton passiert zum Thema Kuba, Tanz, Kultur. So, jetzt möchtest du noch kurz was zum Abschluss sagen, habe ich genau, so wahrgenommen. Genau, ich würde gerne noch einen riesen Dank aussprechen, und zwar zum einen an unser großartiges Team. Vielen lieben Dank an Cleo, an Georgia, an Anja, an Lara, an Batja, Veronika und Angelika. Vielen Dank auch an Nadine von den Impulstheaterprojekten. Vielen Dank an dich, Ladislav, und das Eine Weltforum. Vielen Dank auch an den lieben Herr Oberbürgermeister, der auch dieses Jahr wieder die Schirmherrschaft für uns übernommen hat. Und vielen Dank an alle Tänzer von Cleo Salsa Cubana und weitere Helfer, die uns unterstützt haben und ohne die das Festival so nicht möglich wäre. Ja, da gibt es ein gutes Stichwort. Schirmherrschaft habe ich eben nicht dran gedacht. Bei uns ist Oberbürgermeister Geisel auch Schirmherr. Und dieses Jahr überrollen wir ihn mit Veranstaltungen, wo er überall die Schirmherrschaft freundlicherweise übernommen hat. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Dabei sein wird auch sehr wahrscheinlich der Herr Schulz, der Generalintendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, wird wohl auch ein Grußwort zum Anlass sprechen für diese 25 Jahre Kooperation. Ja, und ansonsten ist jetzt zu den beiden wichtigen Dingen, Gala am 7.10. und auch zum Bürgerdiener 9.10. und jetzt das nächste am 23.09. gesagt worden. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Akteuren und Aktiven, die auch dieses Jahr wieder eine ganze Menge dazu beigetragen haben. Im Übrigen auch fast 100%ig ehrenamtlich, also neben Job und Familie. Und das ist so großartig. Ohne diese Aktivitäten und Akteure könnten wir so die Eine Welt nicht nach Düsseldorf holen. Aber wir schaffen das, heißt das doch irgendwo, ne? Also werden wir das auch machen. Und wenn Sie weiteres wissen möchten über die Eine Weltarbeit, über die vielen, vielen Veranstaltungen, die bis Ende November stattfinden werden, schauen Sie bitte auf unsere Webseiten nach, das ist www.eineweltforum.de. Eine Weltforum als ein Wort, also nochmal www.eineweltforum.de. Da können Sie weiteres erfahren oder sich mit uns auch in Verbindung setzen. Sie können Ihre Neugier Lauf lassen und auch vielleicht überlegen und schauen, ob Sie nicht auch Lust haben, bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei zu sein oder uns zu unterstützen. Das wär's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.